Sandwich ist die zweite Mal und wir probieren zu anschauen Kunst mit Sound als ein Medium. Und jetzt die zwei Künstler hat ein richtig starkes Univers und arbeitet viel mit der Natur und die Sound als Installation oder als ja, Kunst. Und im Möbel Sorry. You can speak in English. I can say it in English? Okay. So, Alexandre comes from Geneva and he works a lot in his artwork is all about nature, animal, and how to be a sort of little door to a bigger universe. So in every one of his art pieces, you really have to move, to feel, to let yourself get hypnosed. He works a lot with the rhythm of rituals and like architecture who are really endless and complicated that you really have to come closer. For example, here, every piezo is a speaker. Okay. So he's composing with some field recording. He made a composition that he's now displayed in his sculpture. So the sculpture is the sound system, like the speaker somehow. And he really play with this double approach that we would expect things to vibrate or to act, and at the end they're just speaking on their own, or the sound is emerging from me. And then we can see. You know what kind of record is it? Yeah. What material it's some field recording. Mm. So he's recording bird noise or noise of the wind or a crack branch. Mm. He lives in a house in the land and he's really playing with his surrounding. And then he has all this file and he will compose with this. And okay. For this one, as the two artists collaborate, because it's two sound Ausstellungen, so the sound are overlapping, so they have to work together. And this was something very important for me, to ask them both to really work with what the other is doing and not trying to overlap it and being the loudest. And as Ruben is working with some really really it's really a lot of volume in his sound and taking some space and some resonance. He really worked more on some rhythmic melody, little, and so the two sound can really work together and the public can slowly go from one universe to the other without being culture clashed or something. And you made here a little sign. It's called Satin, and it's a loop, a recording of. He made with, it's called Leslie Hall, you know this, with turning, so it's a live recording in this studio. So he played and he records the notes of this thing, so it's always really playing with his surrounding, it's never a finality or something. Okay. And here is an illustration he did because I find really interesting to understand an artist in his generality and not only a piece. And sound artists are often really on a box, okay, you are doing sound. And actually it's a really complex personality, it's way more than just doing sound. And so I find it very interesting here to show this different aspect of an artist. Like, okay, he's also painting, he's also recording, he's also collecting things. And this is all a part of an entity. So we go downstairs. Thank you very much. Das war Liberty Adrian, die Leiterin der Galerie Amenou, nur an der Scharsteinwegsbrücke 2, mit der Erklärung über die Klanginstallation von Ruben Dehr und Alexandre Joly. Alexandre Joly hat im ersten Stock, also nee, im Erdgeschoss ausgestellt und in dem darunterliegenden Stock hat Ruben Dehr ausgestellt. Zwei, ja, eigentlich unterschiedliche, vom Ansatz her unterschiedliche Arbeiten. Oben, das war eine Installation, eine räumliche Installation mit so Piezos, sehr akribisch ausgearbeitet. Ein bisschen Nachteil war, dass die Tür zur Straße ständig offen war, sodass man eigentlich nie den Klang so in seinen ganzen Schattierungen und Abstufungen genauer sich da reinhören konnte. ist natürlich auch die Situation bei Eröffnungen. Es wird drüber gesprochen, es wird irgendwie Hallo gesagt und so weiter. Ähnlich war es auch im Keller, da, also im tiefen unteren Stock, wo dann die Bar war und die Installation von Ruben Dehr, der verschiedene, ja, um das verständlich zu machen, Zittern installiert hat am Boden, an der Wand, hängend, liegend, seitlich aufgestellt, wo kleine Motoren drüber waren, die dann die Seiten der Zittern angeregt haben, und die Zittern waren in so Open Tunings, also in verschiedenen Stimmungen. Dadurch entstand dann, da die Motoren eben so gesteuert an so verschiedenen Momenten und auch mit verschiedenen Intervallen begannen sich zu drehen und die Saiten anzuregen, hat sich da so ein ständig änderndes Klangfeld ausgebreitet im Keller, und das war eigentlich sehr gut zu hören. Es gibt gleich noch eine Aufnahme, wo man das schon ein bisschen reinhören kann. Ich kann das schon mal anspielen, wo denn da die Stimmen natürlich auch eine Rolle spielen, die dann im Raum sind. Das war also die im Heft, auch im Programmheft von Blurred Edges, erste Veranstaltung am 3. Juni, die Eröffnung 19 Uhr, Amenur Scharstein Wegsbrücke mit der Sound Week 2, die leider schon beendet ist. Die Arbeiten wurden bis zum 10. Juni gezeigt. Und jetzt noch kurz eine Aufnahme von der Installation. Eine klarere Konzertsituation ergab sich dann bei dem nächsten Konzert, IKFF meets Blurred Edges. Flimmern hinter geschlossenen Augenlidern, Film und Soundperformance. Das war eine Zusammenarbeit des 32. Internationalen Kurzfilmfestivals Hamburg im Kolbenhof, Halle 5, Friedensallee 128, mit einer Veranstaltung am 3. Juni, 20 Uhr. Und da sind aufgetreten oder präsentierten eigene Arbeiten Gregory Büttner mit Skipping Spaces, eine Uraufführung, eine Komposition im Raum mit 8 Mini-Soundstations auf 8 im Raum verteilten Blechdosen. Dabei spielen die Soundstations eine Komposition aus Sinustönen ab. Die Sinustöne durchlaufen Glissandi, versetzt in verschiedenen Frequenzen, die Blechdosen je nach Tonhöhe und Lautstärke unterschiedlich zum Resonieren bringen. Soweit das Konzept. Und spannend war es dann, sich das in dem Raum, der sehr gefüllt war, bei dem Kurzfilmfestival, ich will jetzt keine Zahlen angeben, die geschätzt sind oder auch nicht. Auf jeden Fall war der Raum sehr gefüllt. Es ist auch ein bisschen ein Problem bei einigen Veranstaltungen gewesen, dass da die Wärme draußen, die Hitze, dann den Aufenthalt in den geschlossenen Räumen ein bisschen schwierig gemacht hat. Aber das war ja zu Beginn der Veranstaltung, und fand ich das noch nicht so das Problem. Vor allem, weil ich diese Klanginstallation, die Gregory Büttner da gezeigt und zu Gehör gegeben hat, sehr interessant fand. Und jetzt hören wir da einfach rein. Es fängt mich sehr leise an. Ich verteile Lautsprecher auf Dosen, die ich im Raum habe, und wird dann lauter. Ich fange jetzt. Gleich mal ein Stückchen vorwärts, weil das Ganze kann ich sowieso nicht senden, aber um den Eindruck ein bisschen deutlicher zu machen, der da war. Ja, wie man hören konnte, bin ich mit der Technik hier noch nicht so vertraut, deshalb war gerade das Mikro auf. Okay, aber ich hoffe, das hat jetzt nicht gestört oder beeinträchtigt den Eindruck von der Aufnahme aus dem Kolbenhof. Skipping Spaces von Gregory Büttner, eine Uraufführung mit 8 Mini-Soundstations im Raum verteilt, zwischen dem Publikum, vor und hinter dem Publikum, in dem Konzert IKFF meets Blurred Edges am 3. Juni. Es ging dann weiter in diesem Rahmen, und zwar mit einem Projekt des japanischen Filmemachers Makino Takashi, der in dem Bereich audiovisuelle Arbeiten, speziell für Videoarbeiten, tätig ist. Und er hat ein neues Video gezeigt, Origin of the Dreams, und davon jetzt ein kurzer Ausschnitt. Ich muss ja ein bisschen auf die Zeit achten, weil die Tonaufnahmen, die ich mit habe, die Mitschnitte sind ungefähr 3 Stunden, und ohne das Radioball-Hörstück von Ferdinand Krivet, das allein über eine halbe Stunde am Schluss ist, und das soll ja alles vorkommen heute in der Sendung. Also jetzt Makino Takashi mit Origin of the Dreams. Nun, kleiner Selbstversuch, welche Vorstellung evoziert diese Musik, dieser Klang? Also der Film, der dazu zu sehen war, war eher abstrakt mit Texturen. Gut, es gab manchmal so eine Nähe zu Mustern, die aus der Natur bekannt sind, oder so ein bisschen aufgelöste Wolkenmodulation und so weiter. Aber da das mehrere Schichten waren, war das immer so, blieb das eigentlich so in so einem Chargieren zwischen Abstraktion und halb Konkreten, und dazu diese Musik. Mir ging es also so, ich fand diese Musik total, oder nicht total, ich fand sie sehr wichtig und sehr einschränkend, um das Bild zu sehen. Ich hätte das Video eigentlich lieber gesehen ohne diese, ich weiß gar nicht, wie ich die Musik, ja, diese Filmmusik, die aber, wobei der Begriff Filmmusik da jetzt nicht eher kritisch gemeint ist, also dass das so ein Klischee von Filmmusik ist. Es gibt ja, wer schon mal, ich komme manchmal in die Möglichkeit, Tierfilme zu sehen, aber dann auch manchmal wahnsinniges, emotionales Spektrum an Verläufen und Dramatischem und ich weiß nicht was alles dazu zum Besten gegeben. Und so fand ich das in diesem Fall auch. Und es ging dann leider auch noch so weiter in der Zusammenarbeit von dem Makino Takashi mit dem japanischen Pianisten Takumo Watanabe, der dann so in, also Keith Jarrett ist irgendwie eher ein ganz sachlicher Interpret oder Interpret seiner eigenen Musik im Verhältnis zu dem, was Takumo Watanabe da gespielt hat. Ich fand es sehr übertrieben, fand es musikalisch irgendwie, ja, relativ uninteressant im Verhältnis zu der Geste, mit dem das vorgetragen wurde. Aber hören wir mal kurz rein. Das war erst der Anfang. Es ging dann also noch dramatischer weiter. Und da auch da es ein E-Piano war, auf dem Takuma Watanabe spielte, hat sich dann manchmal schon dessen beschränkte Klangmöglichkeit oder auch Dynamikmöglichkeiten zum Negativen ausgewirkt. Also es wurde dann unerträglich laut zum Teil und die emotionale Emphase bekam dann irgendwie schon was sehr Körperliches sozusagen und ich musste den Raum dann verlassen, also es war mir zu viel. Ich mochte diese Form des des dramatischen Inszenierens einer ach so sensiblen Seele. Ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht ins Lästern kommen, aber ich fand es irgendwie, mir hat es nicht gefallen und das muss dann ja auch nicht sein, dass ich das länger anhöre. Das war also der Abend, der Ausklang des Abends beim Internationalen Kurzfilmfestival. Am nächsten Tag ging es dann ja mit verschiedenen Konzerten weiter. Ich habe natürlich nicht alle Konzerte besucht, hatte mir dann verschiedene rausgesucht, auch jetzt so ein bisschen aus dem Spektrum von Musikern, die ich noch nicht so gut kenne. Und da kam ich dann auf ein Konzert im Gartenkunstnetzwerk in der Eiflerstraße 35. Da spielte zunächst Mum Chirge. Ich gehe da auch mal wieder ein bisschen weiter vor. Der Ausschnitt ist sehr lang, das ist über 33 Minuten. Also nicht wundern, jetzt geht es auf einmal ganz schnell. Okay, blub. No. Und ein kleines Stück weiter. Kleinen Moment. Ein Ausschnitt aus dem Konzert von Mum Cirk, ein Duo aus Berlin. Es spielte Schlagzeug und Tape-Gitarre. Und die Aufnahme entstand im Gartenkunstnetzwerk im zweiten Tag von Blurred Edges. Und es ging dann gleich weiter mit On Stop Doppelpunkt Off, ein eher Elektro-Duo in der Richtung angesiedelt. Und ich steige gleich mittendrin ein. Okay. Das Trio aus Hamburg unter freiem Himmel in der Eifler Straße im Gartenkunstnetzwerk am 4. Juni, den zweiten Tag von Blurred Edges. Und wir kommen weiter zu einer Veranstaltung in der Victoria-Kaserne. Girls from Gibberish Islands, akustische Position aus Tanz, Stimmperformance und Sound. Ich habe mir jetzt leider nicht notiert, von wem die Aufnahme mit der Stimmperformance ist. Es waren, glaube ich, zwei und den Programmzettel habe ich jetzt leider nicht mehr vorliegen. Hören wir mal rein aus der Veranstaltung mit einem hören wir in eine Aufnahme von der Veranstaltung Girls from Gibberish Island am 5. Juni 18 Uhr in der Victoria-Kaserne. Zeise Weg 9. Yeah. eine Mischung aus eingespielten Loops und live performten Stimmen beim Abend Girls from Gibberish Islands am dritten Abend, am 5. Juni. Und mit Stimmen geht es gleich weiter bei den heutigen Aufnahmen in der Klingling-Sendung vom Festival Blurred Edges mit Aufnahme von dem Konzert Frequenzgänge Modulation 1, aufgeraute Stimmen im Seitengewirr, 5. Juni, 20 Uhr im Centro Soziale in der Sternstraße 2, waren eingeladen von Gunnar Lethoff, der Veranstalter dieses Abends war. Eingeladen war Phil Minton aus England, aus London speziell, Audrey Chen aus Berlin, USA, Voice Cello, Cello hat sie nicht gespielt, also Stimme, Miljana Vučkova, Violine und David Stackenars aus Stockholm, Gitarre. Und ich habe jetzt eine Aufnahme vorliegen von dem Quartett der Gäste, also Gunnar Lethoff spielt da leider jetzt nicht mit, ein Quartett mit Audrey Chen, Phil Minton, Biljana Vučkova und David Stackenars. Und da hören wir jetzt rein. Es geht gleich los. Thank you. Ein Ausschnitt von dem Konzert Frequenzgänge Modulation 1 mit Phil Minton Stimme, Audrey Chen Stimme, Biljana Vučkova Violine und David Stackenhouse Gitarre. Phil Minton ist ein Pionier der erweiterten Stimmtechnik. Er war jetzt auf der Aufnahme nicht so deutlich zu unterscheiden von seiner Duopartnerin, der Vokalistin Audrey Chen. Und das hatte auch mit meiner Position im Raum, also ich habe das mit so einem tragbaren Handyrekorder aufgenommen, zu tun, dass ich ganz links die Aufnahme machte und direkt vor Audrey Chen. Und da war dann rechts daneben Links daneben war dann noch Biljana Butschkova und rechts daneben Phil Minden und ganz rechts war David Stackenhouse, der deshalb ein bisschen kurz gekommen ist bei der Aufnahme, die wir gerade hörten. Ein insgesamt, ich fand es sehr interessantes Konzert, ein bisschen an den Grenzen der akustischen Möglichkeiten des Centro Sociales, aber dafür hatte das wirklich eine ganz besondere Atmosphäre und Spannung. Und ähnlich ein gewisses Experiment auch mit dem Raum und mit der Nähe hat Marie Schmidt auf sich eingelassen bei dem Konzert am 7. Juni. Wir sind jetzt ein paar Tage weiter im Rahmen von Blurred Edges im Festival für aktuelle Musik in der Galerie Matthias Güntner in der Admiralitätsstraße 71 hat Marie Schmidt eingeladen zu einem Solo for a small audience. Also es war ein Konzert innerhalb der Galerieräume und mit maximal 10 Zuhörern. Ich kann jetzt allerdings verraten, dass ein paar mehr waren. Und die Cellistin Marie Schmidt hat ein spezielles Programm vorbereitet für diesen Abend, eben speziell für die Situation, dass man das in so einem relativ kleinen Raum und mit einer ziemlichen Nähe zu der Interpretin an dem Abend, also ihr, Marie Schmidt, hören konnte und hat sich dann ein Programm vorbereitet, das begonnen hat mit der Study One for String Instrument von Simon Steen Andersen, das wir jetzt hören. Thank you. ist dann richtig. Das Stück, was Sie gerade gehört haben, heißt Study for String Instrument 1 von dem dänischen Komponist Simon Steen Andersen. 2007 geschrieben, relativ neu. Und bei diesem Stück hat sich Simon Steen Andersen mit der Frage auseinandergesetzt, macht Klang Bewegung oder macht Bewegung Klang? Nicht beides. Und das nächste Stück, was Sie hören, ist das jüngste Stück des Programms. Ist jetzt 29 Tage alt. Das hat der niederländische Komponist Jesse Bruckmann speziell für diesen Programm, für dieses Projekt für mich geschrieben. Und der Titel ist Ihr Greifen ins Leere. Und das Stück geht um Höhlenmalerei. Ihr Greifen ins Leere ist, genau, der Titel stammt von einem Text von dem französischen Philosoph Jean-Luc Nancy. Und es geht um Höhlenmalerei und so. Die Geburt von der Kunst, die älteste Kunst, diese, man kann in diese Höhlen Tiere sehen, Formen und aber auch Hände, die mit einer Schablonentechnik auf die Wand zu sehen sind. Und es geht eben um diese